Künstler Karl, ihr Pranadost, Pragore mne pelin, no ispese na dna, v pamiat vrezos mne, et a pesnia rabocei par te. Hey, say, oh, no, yeah, so, oh, bye.